Teil 4. Der größte Durchbruch bei den Zeitmessgeräten fand Ende des 16. Jahrhunderts statt, als Galileo Galilei die Eigenschaft des Pendels entdeckte. Galilei stellte fest, dass es einen Zusammenhang zwischen der Schwingweite des Pendels und seiner Schwingdauer gibt. Etwa ein Jahrhundert später, also Mitte des 17. Jahrhunderts, entwickelte dann der niederländische Mathematiker Christian Huygens auf der Grundlage dieser Entdeckung die erste Pendeluhr. Diese Uhren bekamen nun auch ein Zifferblatt, das nicht nur die Stunde, sondern auch die Minute anzeigte. Die besten dieser Pendeluhren hatten eine Ungenauigkeit von weniger als 10 Sekunden pro Tag. Heute trägt fast jeder von uns eine Uhr am Handgelenk, die so genau geht, dass sie im Jahr nur eine Abweichung von nicht mehr als 0,001 Sekunden aufweist. Mit der Entwicklung der Uhren änderte sich auch unsere Zeiterfahrung.